طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil sei auf demjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat, kurz bevor die Stunde eintreffen wird. Er hat ihn entsandt als Warner und als Verkünder froher Botschaften. Derjenige, der dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehorcht, er ist rechtgeleitet. Und derjenige, der dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zuwiderhandelt und ihm nicht gehorcht, er wird sich nur selbst Schaden hinzufügen. Und er fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Weltenbewohner unbedürftig. Allah braucht also niemanden und jeder braucht ihn. Er ist As-Samad subhanahu wa ta'ala. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 186 bis der Vers 188, insha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Erlaubt ist euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst wieder betrogt. Und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht. Und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen habt. Das sind Allahs Grenzen. So kommt ihnen nicht nahe. Und so macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf und bestecht nicht damit die Richter, um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr es doch wisst. Allah subhanahu wa ta'ala sagte einen edlen Vers: Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, dass er, wenn wir ihn anbeten und wenn wir ihm etwas bitten, dass er unseren Dua erhören wird. Er sagte: وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sprach: Bittet mich, ich werde euer Gebet erhören. Das hat er uns versprochen. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Das ist die Voraussetzung. Denn wie kann man nur verlangen von Allah subhanahu wa ta'ala? Nein, man muss erstmal ihm gehorchen. Warum? Weil er ist derjenige, der uns gibt und wir sind diejenigen, die von ihm brauchen. So gehorchen wir ihm, folgen seine Gebote, verzehren nichts Verbotenes und trinken nichts Verbotenes und ziehen nichts Verbotenes an und sind gläubige Menschen und zweifeln nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhören wird, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala unseren Dua erhören. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Es wird euch erhört werden, Dua wird erhört werden, solange ihr nicht voreilig sagt, ich habe schon Dua gemacht und mir ist nicht erhört worden. Wenn man so etwas sagt, dann kann man davon ausgehen, dass der Dua nicht mehr erhört wird. Sobald man die Hoffnung aufgibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب. وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Er hat gesagt, der Hadith ist bei Tirmidhi und Sahih. Und zwar: Der Dua ist die Ibadah schlechthin. Ist die Ibadah schlechthin. Das heißt, der Sinn vom Hajj, vom Fasten, vom Zakat, von allem ist, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendet und ihm anbetet und von ihm bittet. Und sich ihm ergibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch einen Hadith Qudsi überliefert und gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به وتحركت بي شفتاه. Das heißt, ich bin mit meinem Diener, solange er meiner gedenkt. Das heißt, solange er an mich denkt und Tasbih macht und Tahlil macht und Takbir macht. وتحركت بي شفتاه. Und seine Lippen sich wegen mir bewegen. Solange man die Lippen bewegt wegen Allah subhanahu wa ta'ala, wird Allah mit dem Diener sein. Und die Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala kommt seiner Majestät gleich. Das heißt, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns nahe ist, Allahu a'lam. Das sind Sachen, die in die Kategorie der Eigenschaften Allahs gefallen, über die wir nicht fragen, wie macht Allah das, denn man darf nicht fragen, kaifa. Es gibt diese Ayat, der Allah ist nahe als euer diese Ader. Na. Ist noch näher. Noch näher, genau. Und das gibt es auch hier in einem Hadith, den ich inshallah gleich erwähnen werde. Kommt gleich dieser Hadith vor. Ähnlicher Hadith. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, la yuraddu ad-du'a'u bayna al-adhan wal-iqamah. Der Hadith ist bei Abu Dawud sahih. Das heißt, der Dua zwischen dem Adhan und der Iqamah, das ist dem Gebetsruf und dem Gebetsruf, das tatsächlich stattfindet, wird nicht zurückgeworfen. Das heißt, der Dua zwischen Adhan, ja. Gibt es diese Hadith auch, dass der Dua der Waffe vom Mu'minin ist? Eine Waffe? Das habe ich gehört, aber ob es ein Hadith ist, muss ich nachschauen. Sidah al-Mu'min, muss ich mal nachschauen. Schaue ich nach, inshallah. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte uns auch, der Hadith ist auch sahih bei Abu Dawud, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Der Mensch oder der Diener ist dann am nächsten zu Allah, wenn er im Sujud ist, in der Niederwerfung ist. فأكثروا الدعاء. Das heißt, deswegen macht viel Dua. Das ist die Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im Sujud viel Dua sprechen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn man im Sujud ist, sagt man Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Und gibt noch andere Sachen, die man sagen kann, die überliefert sind. Und man kann so viel Dua sprechen, wie man möchte, von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man, das hat der Gelehrte Sheikh al-Uthaymeen gesagt, wenn man kein Arabisch spricht, dann darf man Dua sprechen in seiner eigenen Sprache. Das ist erwähnt. Ja, und das ist auch eine wichtige Sache, was Dua angeht, so die Art und Weise, wie man Dua macht. Der Gesandte Allahs, es heißt hier im Hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الكلم ويدع ما سوى ذلك. Der Hadith ist auch sahih bei Abu Dawud. Das heißt, der Gesandte Allahs, صلى الله عليه وسلم, hat es geliebt, solche Duas zu sprechen, die zusammenfassend sind, allumfassend sind. Und er unterließ alles andere. Und gemeint ist damit Folgendes. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat uns beigebracht, wie man Dua macht. Zum Beispiel hat er ein Dua gesprochen. O Allah, ich bitte dich um alles Gute. Ajilihi wa ajilihi. Das heißt, was jetzt bevorsteht und was noch kommen soll. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Das heißt, was ich davon weiß und was ich davon nicht weiß. Das ist ein Dua, der umfasst alles Gute. Ja? Oder dass man Dua spricht, wie zum Beispiel, und das gleiche für das Schlechte natürlich, dass man Allah Zuflucht sucht, bei Allah Zuflucht sucht, vor allem Schlechten. Ja? Und genauso, dass man sagt, zum Beispiel, O Allah, ich bitte dich um alles Gute, worum dich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebeten hat. Das ist auch eine Form. Ja? Oder wie Allah im Koran beigebracht hat, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Und zwar suchst du Zuflucht bei Allah vor dem Übel, das, was er erschaffen hat. Allem, was übel ist. Fertig. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was für dich schlecht ist und was für dich gut ist. Du denkst, die Person ist für dich schlecht, vielleicht ist sie für dich gut. Deswegen überlassen wir das Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der Al-Alim, der über alles Wissen hat und alles weiß. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. Das heißt, der Hadith ist ein edler Hadith. Und zwar, Es gibt auf dieser Erde keinen einzigen Muslim. Oder ich drehe den Hadith um, damit es einfacher zu verstehen ist. Jeder Muslim, der sich auf dieser Erde befindet und zu Allah betet, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala entweder er gibt ihm das, was er verlangt hat, oder er wendet von ihm so viel Schlechtes ab, wie viel Gutes er haben wollte. Solange er nicht um Sünde bittet oder darum, dass seine Verwandtschaftsbande getrennt wird. Das heißt, irgendwie den Kontakt abbrechen möchte mit seinen eigenen Verwandten. Und dieser Hadith, als ein Sahabi das gehört hat, dass der Prophet das gesagt hat, hat er gesagt, also hat ein Mann gesagt unter denen, die anwesend waren, إِذَا نُكْثِر. Also das heißt, oder als entweder als Frage oder als Antwort, إِذَا نُكْثِر als Frage würde bedeuten, sollen wir also deswegen viel Dua machen? Oder man könnte sagen, إِذَا نُكْثِر, dann machen wir eben viel Dua, was jetzt vielleicht logischer ist. إِذَا نُكْثِر, dann machen wir eben viel Dua, weil du bekommst es entweder, oder es wird dir, in einem Hadith heißt es, oder du bekommst die Belohnung am Tag der Auferstehung, und die bekommt man sowieso, weil das ist ein Dua, eine Ibadah, und für jede Ibadah wird man belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, für jeden Dua wirst du belohnt bei Allah. Und entweder gibt es ihn diesseits, oder er wendet von dir schlechte Sachen ab. So, für den Dua, auf jeden Fall. Und deswegen, und dann sagt der Sahabi, also dann machen wir einfach viel Dua. Und dann sagt Allah, der Prophet dann, Allahu Akthar. Wortwörtlich heißt es, Allah ist mehr. Also das heißt, gemeint ist damit, du kannst so viel Dua machen, wie du willst. Für Allah gibt es niemals so viel. Selbstverständlich, mach viel Dua, weil es hat nur Vorteile für dich. Und deswegen, wenn der Diener Dua macht und wundert sich, warum sein Dua nicht erhört wird, muss er aufpassen. Es gibt natürlich Gründe, warum Dua nicht erhört wird, wie wir erwähnt haben. Aber es kann auch sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir etwas abgewendet hat, was für dich schlimm gewesen wäre. Deswegen, wir wissen gar nicht, wie viele schlechte Sachen uns nicht getroffen haben, die uns hätten treffen können, wenn wir nicht Dua gemacht hätten. Das heißt, Dua zu machen hat immer nur Vorteile bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist, wie der Prophet sagte, Dua huwa al-Ibadah. Das Dua sprechen, das ist die Ibadah schlechthin. Denn man spricht mit Allah direkt, man betet ihn alleine an und man zeigt sich, dass man ihm unterwürfig ist ihm gegenüber und dass man sich ihm ergeben ist. Und das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Denn er ist der Gewaltige, der die Ad'iyah erhört. Und der Hadith, den ich erwähnt habe, ist bei Tirmidhi und Hassanun sahih. Na. Und Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, sagt, wir waren mit dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, auf einer Reise. Kunna ma'a Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, fi Safar. Faja'ala an-nasu yajharuna bit-takbir. Dann waren einige Leute, die haben laut Takbir gemacht. Allahu Akbar. Laut, übermäßig laut gesagt. Zu laut gesagt. Faqala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, irbi'u ala anfusikum. O ihr Menschen, also nehmt es gelassen. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ihr betet weder zu jemandem, der taub ist, noch zu jemandem, der abwesend ist. Also er ist nicht da, er ist weg. Nicht, dass er ist nicht weg, sondern er ist bei euch. Allah ist bei euch. Und wa huwa ma'akum, und er ist bei euch. Er ist mit euch. والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. Das heißt, und denjenigen, zu dem ihr betet, ist näher bei euch als das Hals von eurem Reittier. Im Koran, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, näher als die Halsschlagader, obwohl es da auch zwei Tafsir dazu gibt. Manche sagen Allah subhanahu wa ta'ala, manche sagen die Engel. Wallahu a'lam. Ja. Weil es heißt, nahnu ist im Plural. Und manchmal Allah sagt wir selbst. Aber Allah steht aber auf dem Ayat. Also Allah wird genannt. Ayat. Wie dem auch sei. Wie gesagt, das Tafsir, die haben beide genannt. Und beides ist problemlos. Yani. Alhamdulillah. Na. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, erlaubt es euch, in der Nacht des Fastens mit euren Frauen bei Schlaf auszuüben. Allah sagt, erlaubt ist euch. Denn Allah ist derjenige, der erlaubt. Und Allah ist derjenige, der verbietet. Er ist der Allwissende. Er ist der Allweise. Er weiß, was gut für uns ist. Er weiß, was schlecht für uns ist. Und er ist der Besitzer von allem. Deshalb hat er auch das einzige Recht zu erlauben und zu verbieten. Er ist der Einzige, der das Recht hat, zu erlauben und zu verbieten. Also etwas für Halal und etwas für Haram zu erklären. Oder gibt es etwa jemanden, der in seinem eigenen Haus, gibt es jemanden, der in einem Haus bestimmen darf, außer dem Hausbesitzer? Niemand. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Besitzer des ganzen Mulk, des ganzen Reiches. Deswegen er ist der Einzige, der so etwas bestimmen darf. Eine kleine Feinheit. Im Koran steht hier, anstatt bei Schlaf, auch bei Schlaf ist vielleicht vergleichbar mit Rafath. Ein Kleinkind, das so ein Wort liest, versteht es nicht. Aber wenn jetzt da dort stünde Geschlechtsverkehr, wie auf Arabisch Jima', ja, dann würde das Kind es vielleicht verstehen oder vielleicht fragen, was bedeutet das oder ähnliches. Und das ist eine edle Sache, die Allah SWT so angewandt hat im Koran. Es ist ein heiliges Buch. Es ist ein edles Buch. Dieses Buch wird gelesen von einer Tochter, die ihren Eltern vorliest. Von einem Jungen, der seinem Vater, seiner Mutter den Koran vorliest. Und alles, was so Gedanken verursachen könnte, wird abgewendet. Und so bringt uns Allah subhanahu wa ta'ala bei, wie wir umgehen müssen mit unseren eigenen Kindern. Man sagt nichts Verbotenes. Man lügt nicht und erzählt Lügen den Kindern, sondern man sagt den Kindern immer die Wahrheit. Das heißt, man sagt den Kindern nicht Lügen, wie ein Kind kommt vom Storch oder so etwas, sondern man sagt dem Kind etwas, was das Kind verstehen kann und begreifen kann. Ja? Man sagt dem Kind zum Beispiel, erfinde ich mal, das Kind kommt von der Mutter. Und wenn der Vater und die Mutter wollen, dann bekommen sie ein Kind. Und wenn das Kind weiterfragt, irgendwann mal, das Kind kann nicht weiterfragen, weil es begreift es nicht. Okay? Und deswegen, man lügt das Kind nicht an, sondern man sagt dem Kind die Wahrheit, aber gemäß dem, was das Kind verstehen kann. Na. Und deswegen, wie Allah das anders ausgedrückt hat, ebenso drücken wir es auch anders aus. Erlaubt ist euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Also Nacht ist vor dem Tag, an dem gefastet wird. Sie sind euch ein Kleid. Das heißt, die Ehefrauen sind euch ein Kleid. Das heißt, wie auch hier steht, sie geben euch Wärme und Schutz, wie die Bekleidung es auch tut. Und ihr seid ihnen ein Kleid. Die Frau ist dem Mann ein Kleid, ob die, der Mann ist der Frau ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt. Denn zu diesem Vers gibt es einen Offenbarungsgrund, natürlich. Und zwar, Fasten, liebe Geschwister, war wie folgt. Der Beginn des Fastens am Anfang des Islam war entweder ganz normal zur Fajr-Zeit, wie wir es kennen. Aber wenn jemand eingeschlafen ist nachts, dann hat sein Fasten damit begonnen. Okay? Das heißt, wenn ich nach dem Isha-Gebet eingeschlafen bin, wenn ich nach dem Isha-Gebet eingeschlafen bin, und wenn es nur eine Minute war, dann darf ich erst wieder am nächsten Tag beim Sonnenuntergang essen. Na. Und das war, ein Verbot. Und, egal welche Uhrzeit. Hauptsache in der Nacht. Nach dem Isha. Und, manche Sahaba überliefert es in der Sunna, und zwar Umar ibn Khattab und Ka'b ibn Malik, sie haben trotzdem Beischlaf ausgeübt mit ihren Ehefrauen, nachdem sie schon geschlafen hatten. Zumindest einer von ihnen. Und zwar ist Folgendes passiert, dass Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, ist überliefert, nach seiner Frau gerufen hat. Und sie hat gesagt, ich habe schon geschlafen. Und sie hat dann er hat gedacht, sie sagt ihm nur das, weil sie seinem Ruf nicht folgen wollte. Deswegen hat er gesagt, nein, du hast nicht geschlafen. Und sie haben sie, und deswegen, das ist der Grund gewesen. Und bei Ka'b ibn Malik ist überliefert, dass er, oder war es vielleicht auch ein anderer Sahabi, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Eine Sahabi hat auch seiner Familie gesagt, dass sie ihm was essen, zu essen zubereiten sollen, nach dem Sonnenuntergang. Und dann hat er sich hingelegt und ist eingeschlafen. Und dann, als das Essen fertig war, haben sie ihn gerufen und dann haben sie gesagt, wehe dir, hast du geschlafen? Und das fiel ihm schwer und er ist dann am nächsten Tag in Ohnmacht gefallen, während der Fastenzeit, weil er einfach keinen Zucker mehr hatte wahrscheinlich. Und wie auch sei, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Erlaubnis herabgesandt. Alhamdulillah. Das heißt, diese Sahaba waren Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala es uns leicht gemacht hat bis zum Tag der Auferstehung. Alhamdulillah. Und dann sagt Allah, und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Und deswegen darf niemand sagen, dass jemand gesündigt hat von ihnen oder so etwas. Niemals. Denn Allah hat ihnen schon verziehen und hat ihre Reue angenommen. Und wenn Allah die Reue annimmt von einem Sünder, dann wandelt er sogar die schlechten Taten in gute Taten um. Das heißt, deswegen ein Sünder, der bereut, ist besser als jemand, der gar nicht gesündigt hat und nicht bereut. Ja. Nur man weiß nicht, ob man bereut. Das ist eine andere Sache. Ja. Und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Und das heißt, ihr müsst keine Rechenschaft abziehen, wie der Umar, Radha'an und noch andere Sahaba. Von jetzt an, verkehrt mit ihnen. So. Mit Frauen? Ja. Oder mit der Sklavin. Und zwar? Mit Jaria. Genau. Ab, wie gesagt, Jaria ist ein Begriff, der wird auch verwendet als für kleines Mädchen. Deswegen sagt man lieber Amah. Amah. Amah heißt Sklavin. Ja. Auf jeden Fall, ab jetzt verkehrt mit ihnen. Das heißt, und zwar ab wann? Ab dem Sonnenuntergang bis zum Fajr. Und das ist jetzt hier ein Befehl. Das ist jetzt ein Befehl. Ist jetzt das Verkehren ein Befehl? Eine Pflicht? Nein. Warum? Weil es gibt einen Grundsatz in Usul al-Fiqh, der sagt folgendes aus. Wenn ein Imperativ kommt, ein Befehl kommt, nachdem etwas verboten war, dann bedeutet der Befehl keine Pflicht, sondern ist es Mubah. Immer. Immer oder immer öfter. Auf jeden Fall, das ist ein Grundsatz. Die Grundsätze haben immer ihre Ausnahmen. Aber es ist ein Grundsatz. Das heißt, nochmal, normalerweise, wenn der Prophet oder Allah sagen, mach das, dann ist eine Pflicht. Ein Grundsatz. Aber wenn diese Pflicht kommt, nachdem es verboten war und jetzt ist es erlaubt, dann ist es keine Pflicht, sondern es ist Mubah. Man darf es tun. Gemeint ist also, von jetzt an dürft ihr wieder mit ihnen verkehren. Und das Gleiche ist, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا. Allah sagt im Koran, und wenn ihr dann aus dem Weihezustand vom Hajj Umrah rausgegangen seid wieder, dann geht auf die Jagd. Gemeint, dann dürft ihr wieder auf die Jagd gehen. Und nicht jeder, der herausgeht, muss jetzt jagen gehen. Das wäre schlimm, 2 Millionen Jäger oder noch mehr. 2,5 Millionen Jäger. Dann wäre Saudi-Arabien bald die Tiere ausgestorben. Nicht bald, sondern wahrscheinlich nach einem Mal schon. Auf jeden Fall, das ist damit nicht gemeint. Also wie gesagt, auch hier ist gemeint, dass es erlaubt ist. Das ist keine Pflicht. Und trachtet nach dem, von jetzt an verkehrt mit ihnen, und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Nach was soll man trachten? Und zwar nach den Zeugen von Kindern und nach allem Guten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ja schon bestimmt für den Menschen, ob man Kinder bekommen wird oder nicht. Und danach soll man streben. Wenn Allah einem Kind geschrieben hat, dann soll man danach streben, dieses Kind zu bekommen. Und Allah wird es einem geben, denn in den Kindern sind es viel Gutes. Und auch gemeint ist mit وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Gemeint ist auch hiermit, also trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und zwar egal alles Gute, was in Allah al-Mahfuz steht, in der wohlbewahrten Tafel, in der drin steht, was alles passieren wird bis zum Yawm al-Qiyamah. Und was auch gemeint ist hiermit Laylat al-Qadr. Das Qadr betrachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Das heißt, lasst euch, es ist zu euch erlaubt, bei Schlaf auszuüben und zu essen und zu trinken die ganze Nacht bis zum Fajr. Auch wenn ihr geschlafen habt, nicht geschlafen habt, egal. Aber trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Die Laylat al-Qadr ist in den letzten 10 Nächten. Vergisst das nicht. Und lasst euch nicht ablenken durch Sachen, die euch erlaubt worden sind. Na. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat sich sowieso von seinen Frauen entfernt, in den letzten 10 Nächten. Er ist ihnen nicht nahe gekommen und hat sich für Allah gewidmet und I'tikaf gemacht in den Moscheen. Und zwar, und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Also esst und trinkt, auch wenn ihr schon eingeschlafen wart, bis euch für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Und jetzt gab es einen Sahabi, radiallahu anhu. Er hatte 2 Faden. Einen schwarzen und einen weißen unter seinem Kissen gelegt. Allah sagt hier im Koran, esst und trinkt in der Nacht, bis der schwarze Faden euch vom weißen Faden unterscheidet. Und gemeint ist offensichtlich am Horizont, die Farben am Horizont. Die Dunkelheit ist der schwarze Faden und sobald es hell wird, ist es ein weißer Faden. So, das ist damit gemeint, okay? Und jetzt guck, es kommt ein Witz des Propheten. Und er sagte, er ging dann zum Propheten hin und hat ihm gesagt, oh Gesandter, ich habe also unter meinem Kissen einen schwarzen, weißen Faden. Sobald dann, wie heißt es, ich unterscheiden kann von dem einen anderen, ist Fajr eingetroffen. Und die Sache, was er gemacht hat, ist jetzt nicht unbedingt falsch. Ja? Aber er hat so gemacht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, als Antwort auf Arabisch, inna wasadaka idhan la'arid. Und der Hadith war al-Bukhari. Das heißt, also wortwörtlich heißt es, dann muss dein Kissen aber sehr, sehr breit sein. Oder anders ausgedrückt, hast du etwa den Mond und die Sonne unter deinem Kissen versteckt? Okay? Weil gemeint ist der Horizont. Und der weiße Faden am Horizont. Hast du etwa den ganzen Horizont unter deinem Kissen? Okay. Das ist die Aussage. Also sein Antwort war, dann muss dein Kissen aber ziemlich breit sein. Also als Aussage deswegen, damit ist nicht gemeint, dass du den weißen Faden unter deinem Kissen hast, sondern dass du im Horizont schauen sollst, was dort passiert. Na. Sallallahu alaihi wasallam. Und ist auch ein Beweis dafür, dass das Spaß machen, solange es keine Lügen sind, erlaubt ist. Und zur Sünde des Propheten auch dann gehört. Und nicht verboten ist. Na. Und nicht, man schaut also auf den ganzen Horizont, nicht auf 2 Fäden, nur. Und die weiße Farbe, liebe Geschwister, es ist Nacht. Irgendwann mal sieht man am Horizont eine weiße Farbe, die 5 bis 10 Minuten da bleibt. Dann geht sie wieder weg. Das nennt man Al-Fajr Al-Kadib, der lügende Fajr. Der kommt, eine weiße Farbe, und geht wieder weg. Und das ist der Zeitpunkt, wo man noch nicht sein Fasten beginnen darf. Sondern erst wenn Folgendes passiert, es kommt, dann kommt wieder Dunkelheit nach diesen 5 bis 10 Minuten, und dann kommt dann kommt der Al-Khayt al-Aswad, dieser Schwarzfaden, was damit gemeint ist, und dann danach kommt Al-Fajr al-Sadiq, genau. Dann kommt die klare weiße Farbe, das ist Al-Fajr al-Sadiq, das heißt der wahre Fajr, sozusagen. Der wahre Fajr. Na, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet, dann beginnt das Fasten. Hierauf, ab Fajr, vollzieht das Fasten bis zur Nacht. Und eine kleine Bemerkung, Allah subhanahu wa ta'ala hat auch in diesem Vers nicht erwähnt, wer die Sahaba waren, die dieses Gebot übergangen haben. Ja, das ist auch ein Anstand. Und das hat er auch gemacht, subhanahu wa ta'ala, mit den Heuchlern in Surat al-Tawbah, hat er die Namen nicht erwähnt. Bis auf wenige Menschen hat Allah im Koran erwähnt, die sie auf ewig verdammt sind. Wie zum Beispiel der Vater von Ibrahim. Ja, aber viele Sahabis haben danach gefragt, ist mein Name da oder so? Na'am, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Geheimnis nur Hudhaifa ibn al-Yamam radiallahu anhu gewidmet. Er hat das niemandem gesagt. Und selbst der größte Heuchler, Abdullah ibn Ubay, ja, Ra's al-Munafiqin, der Kopf der Heuchler nennt man ihn, auch der ist nicht im Koran erwähnt, als beim Namen nicht erwähnt. Alles, damit sie eine Möglichkeit haben, zu bereuen, zu besinnen. Sie hören Verse, die gelesen werden, über Sachen, die sie in ihrem Herzen denken und über Sachen, die sie im Insgeheimen planen, und Allah subhanahu wa ta'ala stellt sie bloß im Koran. Deswegen sagen die Ulama, die meisten Heuchler sind sowieso Muslime geworden, noch bevor der Prophet gestorben ist. die meisten. Ja, wie denn nicht? Der Koran wird herabgesandt und sagt Sachen, die sie tun und denken, wovon Allah subhanahu wa ta'ala nur alleine wissen kann. Deswegen muss der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesprochen haben. Na'am. Hier die Aussage, und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden unterscheidet. Hier beinhaltet welches? As-Sahar. As-Sahar. Das Essen am Ende der Nacht. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna fasla ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatus suhur. Der Hadith ist sahih bei An-Nasai. Das heißt, der Unterschied zwischen unserem Fasten und dem Fasten dem Volk der Schrift, also den Juden und Christen, besteht in As-Sahur, in diesem Essen. Was darauf hinweist, dass die Christen und Juden ihnen angeordnet war, genauso zu fasten, wie wir fasten. Diese 30 oder 29 Tage im Ramadan und auf die Art und Weise. Nur sie haben so viele Bid'ah in ihre Religion reingebracht, dass man das nicht mehr die Wahrheit vom Falschen unterscheiden kann bei ihnen. Die waren ja auch Muslime, wo er die genau, die dem Propheten gefolgt sind, genau. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch, la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Das heißt, den Menschen geht es so lange gut, solange sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Na. Hierauf vollzieht, das heißt ab Fajr, das Fasten bis zur Nacht. Und gemeint ist bis zur Nacht, bis zum Sonnenuntergang. Und deswegen ist ein Beleg hierfür, dass die Nacht beginnt vom Sonnenuntergang bis zum Fajr. Und der Morgen beginnt vom Fajr bis zur Sonnenuntergang. Und deswegen ist es ja die Sunna, dass man sein Isha-Gebet, wenn möglich, zur Mitte der Nacht verrichtet. Und manche Leute fragen, wie berechne ich die Mitte der Nacht? Jetzt weiß man, von Sonnenuntergang stellt man die Stunden bis zum Morgengebet. Und die teilt man durch zwei und dann weiß man, wie viele Stunden man warten muss nach dem Sonnenuntergang, und das ist die Mitte der Nacht. Und die Zeitpunkte sollte man auch nicht überschreiten, denn bei manchen Ulama ist das das Ende der Isha-Zeit. Und gibt klare Hadithe dafür. Und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen habt. I'tikaf. Wenn man I'tikaf macht, in der Zeit darf man nicht mit seinen Frauen Beischlaf ausüben. Denn es kann ja sein, dass man zum Essen nach Hause gehen muss oder sein Geschäft verrichten muss. Da darf man nicht mit seinen Frauen verkehren, denn wenn man das macht, ist der I'tikaf batil und ungültig. Und I'tikaf darf es auch nur in Moscheen geben. Na. Kann man jetzt den Itikaf in Mekka machen oder in Medina? Natürlich kann man. In der großen Moschee? Natürlich. Das sind Allahs Grenzen. Na. Auf jeden Fall, Itikaf muss in einer Moschee sein, wo auch Jum'a stattfindet, weil sonst müsste man beim Jum'a rausgehen. Und damit man nicht raus muss, es sei denn wegen Ihtilam oder wegen der Toilette oder wegen Essen, wenn man es nicht irgendwie sogar gebracht bekommt. Und alles, was außerhalb des Gebetsplatzes ist, ist nicht Moschee. Ja, also zum Beispiel da, wo man betet, der Platz, wo man betet, das ist der Ort, wo man I'tikaf machen darf. Darüber auch und darunter auch, aber nicht außerhalb. Der Gang nicht, die Büros nicht, die anderen Räume nicht, der Spielplatz nicht, auch wenn es ganz zum Komplex gehört. Nur der I'tikaf gibt es nur in der Moschee. Ich rede von I'tikaf. I'tikaf gibt es nur in der Moschee und nur in dem Platz, wo man gebetet, wo gebetet wird. Und man darf, weil manche Leute, sie gehen dann in die Bibliothek oder andere Räume oder so fort, das ist kein I'tikaf. Nein, das ist kein I'tikaf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das sind Allahs Grenzen. Diese Gesetze sind Allahs Grenzen. Und wer sie überschreitet, der begeht eine Sünde. So kommt ihnen nicht zu nahe. So kommt ihnen nicht zu nahe. Oder so kommt ihnen nicht nahe, wortwörtlich. Sondern das bedeutet, das ist noch schlimmer als zu sagen, übertretet sie nicht. Sondern zu sagen, kommt ihnen nicht nahe, nicht mal in die Nähe darfst du kommen von diesen Geboten. Denn wer in die Nähe von Geboten kommt, von Grenzen kommt, der überschreitet sie auch. Wie der Prophet sagte, wie jemand, wie ein Hirte, der um ein Feld seine Herde treibt. Und zweifellos wird irgendein Schaf einmal in dieses verbotene Feld auch reingehen, obwohl es ihm nicht gehört. Und deswegen ist es verboten. Und so macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Das heißt, genauso wie er diese Grenzen erklärt hat, ebenso macht er seine Zeichen klar. Und auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, und macht uns auch genauso klar, also genauso wie er die Gesetze klar gemacht hat für uns, eindeutig gemacht hat, genauso macht er uns die Zeichen klar, damit wir gerecht geleitet werden, auf dem geraden Weg kommen, der zu Allah subhanahu wa ta'ala führt. Surat al-Mustaqim. Na. Auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, la'allakum tattaqun. Subhanahu wa ta'ala. All diese Gesetze macht Allah subhanahu wa ta'ala, damit wir Taqwa bekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Taqwa etwas ganz Besonderes sein muss. Und so ist es auch. Denn Gottesfurcht ist das, was einem erretten wird am Tag der Auferstehung vor der Hölle. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der letzte Vers für heute, und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf und bestecht nicht damit die Richter, um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr es doch wisst. Und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. O ihr Gläubigen, Allah spricht uns alle Gläubigen ein. Warum? Weil wir Gläubigen sind alle eine Einheit. Zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Das Geld des Muslims ist haram für alle anderen Menschen. Und es wird erst halal, darfst erst nehmen durch einen Grund. Zum Beispiel Tijara. Ja? Ansonsten ist es verboten. Und verzehrt es nicht auf nichtige Weise, wie zum Beispiel durch Diebstahl, wie zum Beispiel durch Betrug, wie zum Beispiel durch Riba, wie zum Beispiel durch Glücksspiel und alle Sachen. All das sind Art und Weise, wie man das Geld von jemand anderes auf Haram Art und Weise wegnimmt. Und wenn man es nimmt, verzehrt man nichts anderes als Feuer in seinem Bauch. Oder das Erbe von jemand anderen verstingen. Oder das Gehalt nicht auszahlen, dann behält man das Geld und verschlägt es, all diese Sachen. Und bestecht nicht damit die Richter. Und bestecht nicht damit die Richter. Um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren. Der Menschen, von allen Menschen. Ich darf niemanden betrügen und sein Geld nehmen. Weder ein Muslim noch ein Kafir. Weder ein Muslim noch ein Kafir. In sündhafter Weise verzehren, wo ihr es doch wisst. Wo ihr doch wisst, dass so etwas verboten ist. Und, liebe Geschwister, der Prophet sallam hat uns mitgeteilt, dass Shahada Tazur, das heißt Falschzeugnis-Aussagen. Manche Leute können sich nicht vorstellen, was damit gemeint ist, aber ganz einfach, wenn ich beanspruche, dass jemand von mir Geld genommen hat, dann muss ich das beweisen vor dem Richter. Wenn ich jetzt einfach einen Zeugen nehme und sage, guck mal, ich gebe dir Geld oder ich gebe dir kein Geld, egal. Du kommst mit mir und sagst dem Richter, dass das stimmt, du warst dabei, wie diese Person von dir Geld genommen hat. Auf diese Art und Weise beeinflusst du den Richter. Denn wenn er Zeugen hat, dann nimmt er die Zeugen natürlich. Wenn sie Udul sind, offensichtlich. Das heißt, Menschen sind, von denen man sein Zeugnis akzeptieren darf. So etwas zu machen, gehört zu den 7 Todsünden, wenn man das so nennen darf, zu den 7 vernichtenden Sünden, zu den 7 ganz großen Sünden. Wer so etwas macht, ist verflucht. Und so etwas wird gemacht. Leider. Und oder Leute, gibt manchmal, die schwören. Manche Leute, die schwören, das gehört mir. Nur damit sie es bekommen. Und sie wissen, dass es falsch ist. Und dieses Schwören heißt Yamin. Und diese Art von Schwören, wenn man weiß, dass es verboten ist, heißt Yamin al-Ramus, al-Yamin al-Ramus, das heißt, der eintauchende Schwur, weil die Gelehrten gesagt haben, wer so etwas macht, der wird am Tag der Auferstehung wegen diesem Schwur in die Hölle eingetaucht, einmal, für diese Sünde, die er begangen hat. So eine gewaltige Sache ist das. Und der Prophet hat gesagt, wer schwört, damit er den Besitz von einem Muslim bekommt, der wird Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala gegenüberstehen und ihn antreffen, während Allah mit ihm zornig ist. Und wenn Allah zornig ist am Tag der Auferstehung, wehe ihm. Wen will er noch haben als sein Verteidiger? Und, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist eine wichtige Sache. Manche Leute denken, ich bin schlau. Ich gehe vom Richter und ich kann gut reden. Und dann werde ich inshallah das Recht irgendwie bekommen. Und wenn ich dann mein Geld bekommen habe vom Richter offiziell und bestempelt und vom Staat und was weiß ich alles, alhamdulillah, dann ist es halal. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, innakum tahtasimuna ilay. Manchmal passiert es, dass zwei Leute zu mir kommen und ihr streitet euch vor mir. Und ich soll also richten. وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Und ich bin nichts anderes als ein Mensch. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. Und es kann sein, dass manche von euch besser reden können, argumentieren können als andere. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ. Wenn ich also jemandem von euch ein Recht zugesprochen habe von seinem Bruder, dann soll er es nicht nehmen. فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Denn in Wirklichkeit schneide ich ihm ein Stück vom Feuer ab und gebe es ihm. Und dieser Hadith weist klar darauf hin, dass nur weil ein Richter, auch wenn er ein muslimischer Richter ist, dir etwas gegeben hat, das heißt nicht, dass es bei Allah halal ist. Überhaupt nicht. Sondern halal ist es nur, wenn du weißt, dass es halal ist. Oder wenn du, wie gesagt, also wenn es wirklich halal ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, Allah aus dem Weg zu gehen, denn er kennt das Verborgene und er ist allwissend. Also, sei mal davor gewarnt. Und der Hadith ist bei Abu Dawud al-Nasa'i und Ibn Majah und der Hadith ist sahih. Und der Grund dieses Hadithes ist folgender. Zwei Männer kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam wegen dem Erbe. Sie waren sich uneinig, wie das Erbe verteilt werden sollte. Und keiner hatte Belege gehabt. Jeder hat nur behauptet. Und nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith ihnen gesagt hat, hat jeder dem Propheten gesagt, oh Gesandter Allahs, mein Recht gebe ich meinem Bruder und fertig. Ich will nichts mehr haben. Aus Angst davor, dass sie irgendetwas nehmen, was ihnen nicht zusteht. O Gesandter Allahs, mein Recht gehört ihm. Mein Recht gehört ihm. Und über falsches Zeugnis auslegen, der Gesandte Allahs sagte, Allah uhadithukum bi akbar al-kabair, soll ich euch nicht berichten, was die größten aller Sünden sind, die größten der Größen, der großen Sünden sind. Thumma qalu, oder qalu, bala ya Rasulullah. Selbstverständlich, O Gesandter Allahs. Er sagte, al-ishraku billah. Das heißt, Schirk. Erstens. Wa uququl walidain. Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern. Und dann sagte der Überlieferer des Hadithes, der Gesandte Allah lag, als er das gesagt hat. Lag er. Und dann hat er sich hingesetzt. Und hat gesagt, وَشَهَادَةُ الزُّورِ oder قَوْلُ الزُّورِ. Das heißt, das Falschzeugnis auslegen, die Falschzeugnisaussage, Er hat es dann so lange gesagt, bis die Sahabe außenrum sich gedacht haben, hoffentlich hört er bald damit auf. Aus Angst davor, wie oft er das gesagt hat und weil es verbreitet war, und bis heute noch verbreitet ist. Sie haben Angst gehabt und haben gesagt, die Sünde muss gewaltig sein. Wie oft er das wiederholt hat. Noch mehr wiederholt als Schirk. Subhanallah. Und der Hadith ist bei Tirmidhi, der Hadith ist sahih. Na'am. Wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.